Die Reihe, was uns beherrscht, ist ja eine längere Veranstaltungsreihe, wie ich gesehen habe. Und als ich mich heute vorbereitet habe für die Veranstaltung hier und nochmal geguckt habe auf den Titel, wie mein Vortrag angekündigt ist, was ist eigentlich Kapitalismus und wieso gehört er abgeschafft, da habe ich gemerkt, dass bei der Frage, warum sich etwas so oder so gehört, sich plötzlich so ein bisschen meine Nackenhaare aufgestellt haben, weil ich so gedacht habe, naja, was sich so gehört und was nicht, das wusste eigentlich meine Großmutter immer am besten. Trotzdem ist aber mit der Frage ein zentraler Punkt berührt, der sich bei der Analyse kapitalistischer Verhältnisse aus der Perspektive der Kritik der politischen Ökonomie ergibt, nämlich die Tatsache, dass es bei der Abschaffung von Kapitalismus, wie der Titel ja auch nahelegt, nicht einfach um eine Frage geht des Willens oder Wollens und auch nicht unbedingt um eine Frage der richtigen oder falschen Einsicht, sondern um ein ziemlich vertracktes Verhältnis von Erkenntnis, Bewusstsein, Handlung und Struktur. Es soll heute Abend um eine Einführung gehen in die marxische Kritik der politischen Ökonomie und deswegen will ich versuchen, ausgehend von dieser Anfangsüberlegung, ein paar Grundgedanken zu vermitteln, denen hoffentlich jeder von euch folgen kann, auch wenn er oder sie das Kapital oder andere Schriften von Marx noch nicht gelesen hat. Wie ja Flo schon angekündigt hat, wenn es irgendwie Verständnisfragen gibt oder irgendwas unklar ist, meldet euch einfach kurz oder gebt mir ein Signal, weil mir schon wichtig wäre, dass ich nichts erzähle, was irgendwie an euch vorbeigeht. Genau. Ich werde also skizzenhaft, mehr kann man in so einem kurzen Vortrag gar nicht machen, skizzenhaft einige zentrale Aspekte nennen, die ich wichtig finde und mit denen man mit Marx versuchen kann, gesellschaftliche Verhältnisse zu beschreiben, sie zu analysieren und darin auch zu kritisieren. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Herrschaftsverhältnisse und Unterdrückungsformen in Gesellschaften. Also unter den Stichworten Class, Race, Gender wird da relativ viel verhandelt. Ich will aber hier auf das Herrschaftsverhältnis eingehen, was bei der Kritik der politischen Ökonomie im Mittelpunkt steht und was sich in erster Linie auf das Class-Herrschaftsverhältnis bezieht. Und in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten 2 Jahren, ist für viele Debatten der Aufhänger für Marx diese ominöse Krise gewesen. So ein bisschen unter der Überschrift nach der Krise ist vor der Krise, weswegen ich den Grundüberlegungen noch so ein bisschen was voranstellen will, warum die Frage nach Kapitalismusanalyse mit Marx so ein bisschen Konjunktur hatte und immer noch zu haben scheint. Vor einigen Monaten schien ja mit dem Kapitalismus wieder alles einigermaßen in Ordnung. Es wurde allerorten das Ende der Krise verkündet. Griechenlands drohender Staatsbankrott oder beispielsweise die gestiegenen Selbstmordraten bei der französischen Telekom oder in chinesischen Elektronikunternehmen wurden nicht mehr mit der gleichen Aufregung auf Grundfragen zum Kapitalismus bezogen. Es ging in den vergangenen Monaten primär um sowas wie die Stabilität des Euro, den EU-Rettungsschirm oder zum Beispiel um die Bankenabgabe. Trotz der scheinbaren wirtschaftlichen Erholung des Exportweltmeisters, wie Deutschland genannt wird, ist jetzt mit den akuten Finanzhilfen für Irland zum Beispiel die Krisenfrage schon wieder in den Vordergrund gerückt. Und damit einher dann häufig auch Marx, der regelmäßig als toter Hund verkauft wird, wird dann in solchen Momenten gern aus der Mottenkiste wieder rausgezerrt. Das war noch viel stärker so Ende 2008 und so ein bisschen zu Beginn von 2009. Da war das so, dass Kritik der politischen Ökonomie plötzlich allerorten zitiert wurde, ganz besonders beliebt in den vorherrschenden Medien der bürgerlichen Presse. Und auch in unseren Kapitallektürekursen in der Rosa-Luxemburg-Stiftung standen also plötzlich Fernsehsender vor der Tür und haben uns überall aufgelauert, wollten Interviews mit uns machen, was so ein bisschen aber trotzdem ganz amüsant. Jörn Schüttrumpf vom Berliner Karl-Dietz-Verlag wurde in der Zeit, der arbeitet auch im Gebäude, wo die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, und er wurde in der Zeit von der Süddeutschen Zeitung folgendermaßen zitiert, mit Bezug auf die Popularität der Kritik der politischen Ökonomie. Zitat: In der Krise wenden sich die einen der Kirche zu, die anderen Marx. Das zeigt vielleicht so ein bisschen das Interesse, was ja, insbesondere in Printmedien, die sich sonst nicht so viel mit der Kritik der politischen Ökonomie auseinandergesetzt haben, ein bisschen für ein quasi religiöses Verhältnis plötzlich, war sehr nett. Ich werde jetzt also mir ein bisschen anschauen, welche Kernelemente und Prinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung Marx identifizierte, was also Kapitalismus strukturell ausmacht, und werde dabei auch immer wieder ein bisschen in den Blick werfen, warum so eine Vergesellschaftungslogik nicht zufällig, sondern notwendigerweise krisenhaft ist. Ich habe schon gesagt, ich kann das nur skizzenartig machen, weil es relativ komplex ist, und mein Versuch ist aber, es auf ein paar zentrale Punkte zu fokussieren. Das heißt aber auch, dass ich auf einige Kategorien, die so traditionellerweise zum Beispiel in Marx-Lesekreisen sehr viel Aufmerksamkeit erfahren, jetzt nicht in aller Bandbreite ausführen werde. Auf manche werde ich auch einfach ganz verzichten, sondern die Idee ist, einen Überblick zu liefern und vor allen Dingen auch einfach ein Interesse zu widmen, sich damit vielleicht nochmal vertieft auseinanderzusetzen. Marxische Kritik bewegt sich auf ganz unterschiedlichen Abstraktionsniveaus. Und das Kapital beginnt bezeichnenderweise sehr abstrakt. Und auch ich werde jetzt in meiner Darstellung beim Abstrakten beginnen und werde schrittweise ein bisschen konkreter werden, wenngleich es immer noch Aussagen sind, die sich auf relativ allgemeine Phänomene von Kapitalismus beziehen. Wir haben es also zunächst mal mit einer Gesellschaft zu tun, in der Vermittlung, gesellschaftliche Vermittlung zwischen Menschen über die Anonymität eines Marktes funktioniert. Die Frage, die sich auf diesem Markt stellt, ist: trifft Angebot auf Nachfrage? Nicht auf irgendeine Nachfrage, sondern natürlich auf eine zahlungskräftige Nachfrage. Das heißt also, Privatproduzentinnen und Produzenten stellen Produkte her, die sie unabhängig voneinander auf dem Markt feilbieten, ohne Absprache. Sie wissen nicht, was ihr Produkt am Markt wert ist, wovon wer wie viel produziert hat und unter welchen Bedingungen. Erst der Tausch der Produkte, die dann Waren sind, die für den Markt produziert wurden, also der erfolgreiche Absatz des Produkts, entscheidet sich am Markt selbst, nicht vorher. Es gibt also nicht sowas wie zum Beispiel eine gemeinsam geplante, bewusste Produktion und Verteilung von Gütern nach bestimmten Kriterien, über die man sich verständigen müsste, zum Beispiel nach Bedürfnissen. Auf diesem Markt ist der Warentausch vermittelt über Geld, Geld als abstrakte und allgemeine Verkörperung von Wert, womit gleich ein erster Moment auch von Krisenhaftigkeit gegeben ist, nämlich das zeitliche Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf. Ich kann beispielsweise auf diesem Markt als Unternehmerin eine Ware verkaufen, ohne aber gleichzeitig eine andere zu kaufen und somit zum Beispiel Geld zurückhalten und der Zirkulation, also dem Zirkulieren von Waren dieser Sphäre, das Geld entziehen. Zahlungsketten können damit reißen. Jemand, der beispielsweise auf mein Geld angewiesen ist, Schulden können unter Umständen nicht beglichen werden. Wenn man das international denkt, kann das die Quelle von Handelskrisen sein. Aber wieder zurück zu diesem Ort des Tausches, der die gesellschaftlichen Beziehungen relativ allumfassend durchdringt. Das heißt also, Menschen treten nicht unmittelbar miteinander in Kontakt, sondern vermittelt, und zwar über Dinge, über Waren. Das heißt konkret, sie treten über ihren in den Waren verkörperten Anteil an gesellschaftlicher Gesamtarbeit miteinander in Kontakt. Marx nennt es die sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse von Sachen. Was heißt es? Wir treten nicht dadurch miteinander in Kontakt, dass wir persönlich aneinander oder auch in jeglicher anderer Hinsicht ein Interesse haben, was sich an die Person bindet, sondern wir treten miteinander in Kontakt und unsere Gesellschaftlichkeit wird anerkannt dadurch, dass wir etwas feilzubieten haben auf einem Markt und dass Waren, die von uns zu Markte getragen werden, unsere Gesellschaftlichkeit, unseren Kontakt vermitteln. Das hat zur Folge, dass diese Waren, die dann eine sehr dominante Rolle spielen, ein Eigenleben zu führen scheinen, dass Tauschverhältnisse, durch die dieser Markt strukturiert ist, sich hinter unserem Rücken abzuspielen scheinen, da wir ja gar nicht wissen können, im Voraus zumindest nicht fest damit rechnen können, zu welchem Preis sich unsere Ware verkaufen lässt, ob ich sie überhaupt loswerde und zu welchen Bedingungen. Das heißt also, Tauschprinzip, und zwar nicht irgendein Tauschprinzip, sondern dem Anspruch nach Tausch von Äquivalenten, also von Waren gleichen Werts. Und eben dieser Wert als Regulationsprinzip bestimmen unsere menschlichen Beziehungen. Diese Waren, um die es da geht, sagt Marx, die sind zwieschlächtiger Natur. Das heißt, sie beinhalten einen Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert. Es ist aber so, dass auf diesem Markt nur der Tauschwert einer Ware, Tauschwert heißt die quantitative Bestimmung ihres Wertes, also was kriege ich für meine Ware konkret, nur der interessiert. Der Gebrauchswert, also die qualitative Seite eines Produkts, wie ist es beschaffen, welche Bedürfnisse befriedigt es beispielsweise, wie sieht es aus, der Gebrauchswert ist nur insofern interessant. Er ist wichtig, aber er ist nur insofern interessant, als er Träger von Wert ist. Deswegen geht es auch nicht darum, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es geht darum, den Wert, den meine Ware hat, zu verwerten, indem ich diese Ware erfolgreich absetze. Dass dabei dann auch menschliche Bedürfnisse befriedigt werden können, was ja nicht ausgeschlossen ist, das würde ich jetzt eher als so eine Art Kollateralnutzen beschreiben. Es ist aber nicht der letzte Zweck von kapitalistisch organisierter Produktion. Vielleicht ein Beispiel, was sowas bildlich ein bisschen darstellt, ist allein die Tatsache, wie viele Tonnen Lebensmittel beispielsweise täglich ins Meer gekippt werden, um die Preise nicht zu versauen. Bei diesem Tauschvorgang ist es so, dass auch das eigene Arbeitsvermögen die Form der Ware annehmen kann. Das ist sogar für die meisten Menschen der Normalfall. Was heißt es? Wer nichts oder nicht viel mehr besitzt als die eigene Arbeitskraft, also die Fähigkeit, das Vermögen zu arbeiten, der kann auch nur das verkaufen. Das heißt also, Menschen, die nur über ihre Arbeitskraft verfügen, verhalten sich zu sich selbst als Ware auf diesem Markt. Und indem nun die Besitzlosen ihre eigene Arbeitskraft feilbieten müssen, haben die Besitzenden von Produktionsmitteln in Form von Kapital das Glück, andere für sich unter ihrem Kommando arbeiten zu lassen. Jetzt ist die Frage, warum ist es von besonderem Interesse, andere für mich unter meinem Kommando arbeiten zu lassen? Die wahre Arbeitskraft, sagt Marx, zeichnet sich aus durch eine ganz besondere Eigenschaft. Sie selbst ist nämlich Quelle von Wert. Das heißt, das Arbeitsvermögen schafft mehr Wert, als es selber wert ist. Jetzt stellt sich die Frage, okay, was ist denn der Wert eigentlich einer Ware, beziehungsweise was ist der Wert der ganz besonderen Ware Arbeitskraft? Marx sagt, der Wert einer Ware bestimmt sich durch die zu ihrer Produktion verausgabte Menge an Arbeit. Wenn man das jetzt bezieht auf die wahre Arbeitskraft, dann gilt der gleiche Gedanke, nämlich der zur Produktion beziehungsweise in dem Fall Reproduktion der wahre Arbeitskraft nötige verausgabte Arbeit. Wenn man sich das in einem Bild vorstellen will, dann kann man sich vorstellen eine Art, ich nenne es mal Warenkorb aller Lebensmittel, und mit Lebensmittel meine ich nicht nur Nahrungsmittel, sondern Lebensmittel in einem weiten Sinne von all denjenigen Dingen, die zur Reproduktion dieser wahre Arbeitskraft notwendig sind. Also eben nicht nur Nahrung, sondern natürlich auch sowas wie Unterkunft, Bildung der Kinder und Familie und andere Aspekte, die aber historisch nicht irgendwie fix sind oder die sich auch nicht Marx ausgedacht hat, sondern die natürlich Resultat von Kämpfen, von historischen Unterschieden an Zeit und Ort gebildet werden. Der Clou ist jetzt, wenn Marx sagt, die wahre Arbeitskraft ist in der Lage, mehr Wert zu produzieren, als sie selber besitzt, dann bezieht er sich darauf, dass die tatsächlich verausgabte Arbeit des Lohnabhängigen unter dem Kommando des Besitzenden, also des Kapitalisten, dass die tatsächlich verausgabte Arbeit länger dauert, als die zur eigenen Reproduktion dieser wahre Arbeitskraft notwendige Quantum an Arbeitszeit. Das heißt, Marx unterscheidet hier zwischen der notwendigen Arbeit, die geleistet werden muss, um all die Güter herzustellen, die den Wert der wahren Arbeitskraft beinhalten, und der sogenannten Mehrarbeitszeit, die damit dann Quelle ist von Mehrwert, beziehungsweise bezogen auf das investierte Gesamtkapital, von Profit. Das ist im marxischen Sinne Ausbeutung. Ausbeutung ist nicht in erster Linie als ein Begriff gemeint, der moralisch besonders kritikwürdige Zustände beschreibt. Das kann auch sein. Es kann auch sein, dass Ausbeutung sich historisch als besonders fies und gemein darstellt. Ausbeutung bedeutet aber im analytischen Sinne in erster Linie, dass Menschen andere Menschen für sich arbeiten lassen und daraus einen Mehrwert schöpfen. Das kann auch zu einigermaßen gesitteten, wie man so sagt, Verhältnissen oder gar unter angenehmen Bedingungen stattfinden. Jetzt ist es aber so, dass die Kapitalisten eben diese Ausbeutung, von der ich sprach, nicht einfach aus Böswilligkeit, Langeweile oder just for fun betreiben, sondern weil diese Konkurrenz über den Markt, der anonym ist, insofern ich vorher nicht weiß, wie die Konkurrenzsituation anderer Anbieter aussieht, dass also dieser anonyme Tausch auf dem Markt und die Produktion dafür den Zwang produzieren, mehr Mehrwert zu produzieren als die anderen, meine Waren zu einem günstigeren Preis loszuschlagen, kurzum konkurrenzfähig zu bleiben, Marx sagt, bei Strafe des Untergangs. Also mit anderen Worten, wenn ich nicht mitspiele, mich dieser Logik auch unterwerfe, riskiere ich, dass ich als Unternehmerin beispielsweise schlicht und ergreifend pleite gehe, wegkonkurriert werde. Ich kann noch so interessiert sein an sowas wie, also persönlich kann ich noch so sehr interessiert sein an gut ausgestatteten Arbeitsplätzen, an großzügiger Bezahlung, oder ich kann auch der Meinung sein, dass ein erträglicher Arbeitstag vielleicht nur 5 Stunden dauert. Ich muss aber mithalten können im Rat Race der Konkurrenz. Solange ich das nicht kann, ist es nicht so interessant, was ich persönlich davon halte, sondern interessant ist, was meine Konkurrenz macht. Diese Zweckmäßigkeit und dieser Konkurrenzdruck zur Mehrwertproduktion bestimmt übrigens auch das gesellschaftliche Verhältnis zur Natur als Mittel zum Zweck. Worin besteht jetzt konkret dieses Rat Race, dieses Wettrennen? Ich muss die eigene Position in der Konkurrenz verbessern, und das tue ich, indem ich Produktivkraftentwicklung betreibe. Das heißt also, indem ich dafür sorge, dass in meiner Produktion beispielsweise mit gleichem Aufwand mehr Waren hergestellt werden können als meine Konkurrenten. Das heißt, diese allgemeine Tendenz zur Steigerung einer Mehrwertrate, nämlich zu dem Verhältnis von notwendiger Arbeitszeit, um die wahre Arbeitskraft zu reproduzieren, und mehr Arbeitszeit, verändert sich. Warum? Wenn Kapitalisten durch Produktivkraftsteigerung Waren verbilligen, dann geht das auch ein in den Wert der wahren Arbeitskraft, der diese Waren konsumiert. Mit anderen Worten, die wahre Arbeitskraft wird billiger. Und zwar nicht, weil sie beschissen wird oder weil sie unter Wert bezahlt wird, sondern weil ihr Wert sinkt. Damit erhöht sich die sogenannte Mehrwertrate, also das Verhältnis von notwendiger Arbeitszeit zur Reproduktion der wahren Arbeitskraft und mehr Arbeitszeit, die der Kapitalist den Arbeiter über diese Zeit hinaus arbeiten lässt. Bezogen auf die Zusammensetzung des Kapitals bedeutet es in der Regel eine Erhöhung der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Das heißt, dass sich das Verhältnis erhöht zwischen konstantem Kapital, beispielsweise Maschinerie, Rohstoffe, und variablem Kapital, die wahre Arbeitskraft. Das Problem dabei ist aber Folgendes, sagt Marx. Es gibt eine Tendenz dazu, durch Rationalisierung und Einführung von Maschinerie Arbeitskräfte freizusetzen, konstantes Kapital zu erhöhen. Zugleich ist aber die Arbeitskraft selbst einzige Quelle von Wert. Das heißt, der Kapitalismus in irgendeiner Weise das kompensieren, dass es die Tendenz gibt, Arbeitskräfte zu entlassen, zugleich aber Arbeitskraft Quelle von Wert ist. Kompensieren kann er das zum Beispiel durch die absolute Verlängerung des Arbeitstages oder aber auch durch Verdichtung, Intensivierung von Arbeit. Der Systemlogik oder dem Funktionieren von Kapitalismus innewohnende Tendenz zur Ausdehnung von Produktion, indem ich also konkurrenzfähig bin durch Produktivkraftsteigerung, das geht oft auch einher dann mit zum Beispiel größeren Fabriken oder einer quantitativen Ausdehnung meiner Produktion, Wachstum, Verdrängung der Konkurrenz oder indem ich zum Beispiel neue Marktsegmente erobere, also dieser inhärenten Tendenz, auf der einen Seite Produktion auszudehnen, möglichst immer größere Bereiche unter meine Kontrolle zu bringen oder zumindest immer effizienter, steht andererseits aber ein Konsum gegenüber, der nicht absolut, aber zumindest relativ begrenzt ist. Was heißt das? Also zum Beispiel, indem Kaufkraft sinkt, also Reallöhne sinken, oder indem beispielsweise die Sparquote steigt, weil Menschen zum Beispiel im Angesicht von Krise oder drohender Arbeitslosigkeit sichergehen wollen, dass sie was auf der hohen Kante haben. Insofern kann Konsumtion sinken oder sie ist zumindest einer bestimmten Grenze unterworfen. Man kann natürlich sagen, natürlich gibt es auch Investitionsgüternachfrage. Kapitalisten, die bei anderen Kapitalisten konsumieren, das ist auch eine sehr entscheidende Größe. Oder auch der Luxuskonsum beispielsweise, ganz besonderer Waren, der spielt aber nicht so eine große Rolle. Trotzdem gibt es aber diese grundlegende Tendenz, ich stelle mir das oft so vor, ich fahre Auto und trete gleichzeitig Bremspedal und Gaspedal. Ja, also ich habe eine Tendenz zur Ausdehnung der Produktion einerseits und eine relativ begrenzte Konsumptionsmöglichkeit andererseits. Die entscheidende Frage für das Kapital, jenseits der Frage, wie sehr die eigenen Waren konsumiert werden können oder ob man beispielsweise neue Märkte erobern muss, um eigene Waren abzusetzen, die entscheidende Frage für das Kapital, mit dieser Tendenz umzugehen, ist, wie rosig sind die Profitaussichten in einem bestimmten Marktsegment? Was verspreche ich mir davon, wenn ich in einem bestimmten Bereich investiere? Diese Erwartungen sind natürlich nicht immer direkt vorhersehbar, aber schon allein die Erwartung bestimmt ein bestimmtes Investitionsverhalten. Wenn wir jetzt aber so eine Ausdehnung der Produktion haben, mit dem Versuch verschiedener Kapitale gegeneinander in der Konkurrenz zu gewinnen, dann kann auch relativ schnell sowas passieren wie eine Überproduktion von Waren oder eben auf Kapital betrachtet eine sogenannte Überakkumulation. Das heißt, das Kapital weiß angesichts von begrenzter Absatzmöglichkeiten gar nicht mehr, wohin es sich sinnvoll verwerten soll. Verwerten heißt, ich produziere eine Ware mit Mehrwert und schlage diese erfolgreich auf dem Markt los. Und kann das damit wieder eingenommene Geld in Gestalt von Kapital reinvestieren in einen neuen Produktionszyklus. Das Kapital weiß oft aber gar nicht mehr so genau, wo sich sinnvoll verwerten soll, sucht sich immer wieder neue Anlagesphären oder erschließt sich Bereiche, die bisher nicht in Wert gesetzt wurden, also nicht dem Verwertungsprinzip unterworfen. Im Moment sehr beliebt sind zum Beispiel Investitionen in grüne Technologien, nicht mehr ganz so neu, aber weiterhin immer auch mit im Rennen Privatisierung und Kommerzialisierung öffentlicher Güter, wie zum Beispiel das Wasser, genetische Ressourcen oder intellektuelles Eigentum. Auch sehr beliebt der Handel mit Verschmutzungsrechten, die Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge oder eben die Flucht in die sogenannte Finanzsphäre, sogenannte innovative Finanzprodukte, mit den damit einhergehenden möglichen Spekulationsblasen. Weitere Strategien, um mit dieser Frage des Absatzes eigener Produkte oder auch des überschüssigen Kapitals umzugehen, ist zum Beispiel zu sagen, okay, man schaut, dass die Reproduktion der Lohnabhängigen, also derjenigen, die ihre wahre Arbeitskraft verkaufen, immer umfassender zu integrieren als Bestandteil von Kapitalverwertung selbst. Immer neue Bedürfnisse, Konsumbedürfnisse zum Beispiel zu schaffen. Oder auch die Lohnabhängigen in Kreditverhältnisse zu integrieren. Also zum Beispiel die Einführung und Ausweitung von Ratenzahlungen, Konsumentenkrediten, Hypotheken und Bausparkrediten. Die werden ja auch entsprechend staatlich gefördert. Auch nicht mehr ganz neu, weiterhin beliebt die Erfindung der Kreditkarte und den entsprechenden Verschuldungszyklen oder eben die sogenannten Subprime-Kredite. All diese Strategien haben aber nicht verhindert, dass im Kapitalismus zyklisch immer wieder sich eine größere, Marx nennt das Plethora des Kapitals, aufbaut, also eine Art Blutstau. Diesem Kapital, dem es an ausreichenden Investitions- und Verwertungsmöglichkeiten mangelt. Marx selbst schreibt es sehr emphatisch an einer Stelle, dass das Kapital dadurch, Zitat, auf die Bahn der Abenteurer gedrängt wird. Spekulation, Kreditschwindel, Aktienschwindel, Krisen. Vielleicht soll ich an der Stelle ein allgemeines Wort sagen zu Kreditverhältnissen oder Aktien. Also Kreditverhältnisse jetzt im allgemeinsten Sinne, bedeuten immer ein Spekulieren auf einen Mehrwert in der Zukunft. Jede größere Investition im sogenannten produktiven Bereich eines Unternehmens ist angewiesen auf flexible Liquidität. Ich muss als Unternehmerin immer angewiesen sein, im Zweifelsfall meine Investitionen sprunghaft zu erhöhen oder überhaupt ein gewisses Startkapital mitzubringen, um erfolgreich investieren zu können. Das heißt also, Kredit beruht auf vorweggenommenem Erfolg, von kalkuliertem vorweggenommenen Erfolg auf noch zu produzierenden Mehrwert, dessen Realisierung aber ungewiss ist. Ich weiß ja nicht, ob ich erfolgreich meine Waren absetzen kann. Das heißt aber, dass Produktionssphäre und Kreditfinanzsphäre im Kapitalismus zwangsläufig strukturell zusammengehören, gar nicht getrennt werden können. Also die Vorstellung von sowas wie einer guten, anständigen, wie auch immer produktiven Sphäre der Realwirtschaft, wie das manchmal genannt wird, gegenüber einer flüchtigen, vagabundierenden und irgendwie mysteriös groß werdenden Finanzsphäre, verkennt, dass da eine strukturelle Kopplung besteht zwischen beiden Sphären. Allein schon die Tatsache, dass ich überhaupt produziere und nicht weiß, wie erfolgreich ich meine Waren losschlagen kann, ist ein Moment von Unsicherheit und von Spekulation im Kapitalismus. Wenn man jetzt diese ganzen Momente, in denen natürlich immer das Moment eingebaut ist von Unsicherheit, von Nichtvorhersehbarkeit, nochmal überträgt auf eine internationale Ebene, wie zum Beispiel den Weltmarkt, dann sind natürlich an so Stellen wie Import- und Exportabhängigkeit beispielsweise von entscheidender Dynamik. Also der sogenannte, viel gepriesene und im Moment wieder ganz stark in der Presse gelobte Exportweltmeister Deutschland und der Vize-Weltmeister China sind beispielsweise unglaublich angewiesen auf Importe durch die USA. Also die US-Importfähigkeit wird dann auch genannt als der globale Konsument mit einem Weltimportanteil von zum Beispiel ca. 16%. Damit einher gehen unglaublich ungleiche Handelsbilanzen auch, unabwägbare Währungsschwankungen. Es kann auch mit einer gezielten Abwertung der eigenen Währung versucht werden, die Exportchancen zum Beispiel zu verbessern. Es sind also alles Momente, in denen Krisenhaftigkeit von Kapitalismus möglich ist, strukturell und nicht als Zufall. Bis hin zu sowas wie zum Beispiel dem gezielten Spekulieren auf Staatsbankrotte gegen einzelne Währungen oder auch das Spekulieren auf die erwartbare Rettung eines Staatshaushaltes wie beispielsweise Griechenland. Das heißt also, die Möglichkeit der Krise ist in kapitalistischen Verhältnissen immer gegeben. Und zwar nicht als eine zufällige Ausnahme oder Besonderheit im Sinne von einer vorübergehenden Betriebsstörung, sondern als konstitutives Moment kapitalistischer Dynamik. Ob dann Krisen aber wirklich eintreten, jenseits der Möglichkeit, das hängt natürlich von einem konjunkturellen Zusammenspiel ganz unterschiedlicher Faktoren ab. Ich habe versucht, so ein paar Momente zu skizzieren, an denen quasi Krisenhaftigkeit in kapitalistischer Vergesellschaftungslogik einbrechen kann. Ich hätte jetzt entweder eine Alternative oder beides, würde ich ein bisschen von euch abhängig machen und eurer Lust zuzuhören. Und zwar könnte ich einerseits noch mal ein bisschen was sagen zum Krisenbegriff bei Marx und ein paar Überlegungen noch mal auch dazu, was der Diskurs von dem Kapitalismus in der Krise beinhalten kann, was man daran auch kritisieren kann. Noch mal ein bisschen was zu sagen, worauf ich am Anfang Bezug genommen habe, nämlich, dass die Frage Kapitalismus abschaffen und die Frage der Subjekte und der handelnden Akteure im Kapitalismus immer was ist, was nicht einfach nur eine Frage von Wollen oder Denken ist, sondern zusammenhängt mit sich in bestimmten Strukturen zu bewegen, die Marx mit dem Begriff des Fetisch beschreibt. Meine Frage an euch wäre so ein bisschen, soll ich beides erzählen? Das wäre ungefähr nochmal das, was ich zusammengenommen, nochmal die Länge von dem, was ich gerade erzählt habe. Soll ich auf eins von beidem tiefer eingehen? Müsst ihr so ein bisschen mal gerade eine Rückmeldung geben, wie hoch die Aufmerksamkeit ist und worauf ihr Lust habt? Ja, beides natürlich. Okay. Irgendein Einwand? Gut, dann sage ich einfach noch mal ein paar kurze Gedanken. Ich nenne es auch einfach eher Gedankensplitter, weil in so einem Vortrag immer nur die Möglichkeit besteht, was anzureißen und die Diskussion vielleicht dann nochmal zeigt, an welchem Punkt mehr Bedarf zum Austausch da ist. Ganz allgemein zum Begriff Krise bei Marx würde ich gern kurz ein Zitat von ihm vorlesen, was ich ganz prägnant finde. Er schreibt im dritten Band des Kapitals: Periodisch macht sich der Konflikt der widerstreitenden Agenzien in Krisenluft. Die Krisen sind immer nur momentane gewaltsame Lösungen der vorhandenen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleichgewicht für den Augenblick wiederherstellen. Die Annahme, die diesem Zitat zugrunde liegt, anders als beispielsweise bei der herrschenden Lehre von der Volkswirtschaft, ist die eines strukturellen Ungleichgewichts oder zumindest einer permanenten Tendenz hin zu Ungleichgewicht als Normalzustand. Wer von euch VWL studiert hat oder studiert, ich habe es nur bis zum Vordiplom geschafft, der wird immer wieder konfrontiert werden mit Modellen, die eine Gleichgewichtsannahme zur Grundlage haben, die aber durch verschiedene Faktoren gestört sein kann. Das heißt, die grundlegende Annahme ist ein Gleichgewicht, was aus dem Gleichgewicht geraten kann. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlicher Art. Die zugrunde liegende Annahme bei Marx ist eine andere, nämlich zu sagen, es gibt eine strukturelle Tendenz hin zu Ungleichgewicht und Ungleichzeitigkeit oder Krise. Das heißt also, erklärungsbedürftig ist eher die Stabilität kapitalistischer Produktionsweise und Verhältnisse und nicht deren Krisenhaftigkeit. Das heißt aber umgekehrt auch nicht, dass Marx von einem automatischen Zusammenbruch von Kapitalismus ausgegangen ist, der sich also quasi von selbst erledigt, wenn man nur lange genug warten würde. Weil Kapitalismus sich auch dadurch auszeichnet, dass es sich um ein äußerst dynamisches Unterfangen handelt, hohe Flexibilität, Innovation und Anpassungsvermögen zeichnet diese Form des Produzierens, Verteilens, kurzum des Wirtschaftens aus. Und die Frage auch, das finde ich in der Diskussion immer ganz wichtig, wenn man so ein bisschen liest, was es für Annahmen gibt über Kapitalismus in der Krise oder um was es sich für eine Krise bei Kapitalismus handelt. Diese Frage hängt auch immer davon ab, welche Kriterien für das Funktionieren man eigentlich zugrunde legt. Man könnte zum Beispiel als ein Kriterium für das Funktionieren von Kapitalismus menschliche Bedürfnisbefriedigung zur Grundlage machen, als Kriterium, ein gutes Leben für alle. Ich glaube, wenn man dieses Kriterium wählt, dann ist die Antwort nicht so schwierig zu finden, um zu sagen, wenn man das als Kriterium nehmen würde, dann kann man sagen, Kapitalismus scheitert, Kapitalismus ist in der Krise, und das ist häufig auch so ein bisschen der Hintergrund für eine emphatische Vorstellung davon, dass Kapitalismus es nicht mehr weit bringen kann und als sogar manchmal Zivilisationsmodell, wie es beschrieben wird, gescheitert sei. Nur, Zweck kapitalistischer Produktion ist überhaupt nicht die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Das ist, wie gesagt, eher so ein Unfall. Das kann passieren, ist aber nicht treibendes Motiv der Handelnden, und zwar nicht, weil sie sich das selber so ausdenken, sondern weil es Strukturen gibt, die sie dazu zwingen, in dieser Logik mitzuhalten. Wenn man jetzt ein anderes Kriterium zur Grundlage nimmt und sagt, na gut, dann schauen wir uns doch mal an, wie es denn um die Bewahrung der natürlichen ökologischen Grundlagen bestellt ist, weil auch Kapitalismus ja darauf angewiesen ist, zu funktionieren, solange es eine Grundlage gibt, auf der man wirtschaften kann. Ein zerstörter Planet ist eine schlechte Grundlage für die Mehrwertproduktion. Dann kann man sagen, okay, es gibt einerseits massive Umweltzerstörung und ökologische Katastrophen, Ernährungskrisen. Zugleich gibt es aber auch unglaublich hohe neue Felder, in denen grüne Technologien gefördert werden, in denen über Ressourcenmanagement nicht nur nachgedacht wird, sondern auch konkrete Veränderungen stattfinden. Stichwort grüner Kapitalismus oder Green New Deal. Ich will das gar nicht bewerten. Ich will gar nicht sagen, inwiefern das beispielsweise meiner Vorstellung von emanzipatorischer Gesellschaft nahe kommt oder nicht. Aber es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass Kapitalismus und die Vergesellschaftungslogik, die damit einhergeht, immer wieder in der Lage ist, auch sich bestimmten Prozessen anzupassen. Man könnte das Kriterium umnehmen, sagen, okay, Kapitalismus und Krise, wie ist es denn um die Stabilität der einzelnen Kapitale so bestellt? Und dann kann man feststellen, dass in Krisen immer wieder systematisch Kapitale entwertet und vernichtet werden, einfach untergehen, und dass das aber überhaupt kein Problem ist für das Funktionieren von kapitalistischer Akkumulation. Im Gegenteil, es ist sogar eine Art frische Kur, kann man sagen, dass wenn nicht produktiv genuges, nicht profitabel genuges Kapital schlicht und ergreifend vernichtet wird am Markt. Das mag im Einzelfall für irgendjemand tragisch sein, es ist aber für das Gesamtfunktionieren von Kapitalismus überhaupt kein Problem. Da würde ich sogar eher sagen, befindet sich Kapitalismus in bester Gesundheit. Wenn man ein Kriterium nimmt und sagt, okay, jetzt schauen wir uns mal an, wie ist es denn um die Reproduktion des Gesamtkapitals bestellt? Also zum Beispiel, funktioniert denn Mehrwertproduktion tatsächlich? Wie steht es um die Profitraten? Dann kann man Statistiken bemühen, in denen zurzeit auch zu finden ist, dass weltweit Profitraten im Durchschnitt sinken. Und das erzählen nicht nur irgendwelche kommunismusverdächtigen Blättchen, sondern das kann man nachlesen in Statistiken zum Beispiel von der OECD, die jetzt bei mir nicht so sehr unter Kommunismusverdacht steht. Und man kann vor allen Dingen auch feststellen, dass der Stand von Ökonomien zum Beispiel durch eine Krise wie die 2008, 2009 und ich würde ja sagen immer noch, nach dem Crash oft so viel niedriger ist, dass dann neue Wachstumszahlen beispielsweise in der Relation gesehen werden müssen zu dem niedrigen Stand davor. Also dass die Erholungsphasen oft gar nicht ausreichen, um wieder den Stand vor der Krise herzustellen, bevor wieder mögliche Kriseneinbrüche passieren können. Da könnte man sich zumindest die Frage stellen, ob die Reproduktion des Gesamtkapitals auf Dauer möglicherweise gefährdet ist. Ich möchte da, also kann ich nicht beurteilen, möchte ich auch keine, Kugel befragen für die Zukunft. Aber das sind einfach unterschiedliche Kriterien, nach denen man fragen kann, was heißt denn eigentlich Kapitalismus und Krise? Marx selbst hat gesagt, unabhängig von der Frage, wie krisenhaft Kapitalismus ist, dass jedenfalls oder unabhängig davon auch, wie grausam kapitalistische Produktionsweise für Menschen im Einzelfall oder auch als Massenphänomen sein kann, dass jedenfalls Kapitalismus eine ziemlich bornierte Angelegenheit ist. Borniert, warum? Weil einerseits unglaubliche Potenziale, insbesondere aufgrund der enormen Produktivkraftsteigerung und Innovationskraft oder auch der Zwang zur Innovation, also unglaubliche Potenziale da sind, die aber nicht der Befreiung des Menschen von der Plackerei dienen, sondern einem anderen Zweck, nämlich der erfolgreichen Mehrwertproduktion und damit der tendenziell maßlosen Einbindung aller Lebensbereiche in diese Verwertungslogik. Nun kann man sagen, okay, Kapitalismus ist bei weitem nicht die einzige Herrschaftsform, in der Ausbeutung oder Plackerei, also Ausbeutung durch eine herrschende Klasse, Plackerei oder extreme materielle Ungleichheit gibt. Das hat es auch schon davor gegeben. Aber sie ist die einzige Gesellschaftsform, in der Ausbeutung sachlich vermittelt ist, nicht durch persönliche Abhängigkeitsverhältnisse oder zumindest vorwiegend sachlich, und in der zum Beispiel Überproduktion ein Problem ist, während zugleich es vielen Menschen am nötigsten zum Überleben fehlt. Deswegen Marx' Ausdruck für diese Art des Produzierens und Verteilens borniert. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Überlegungen zu dem, was Marx Fetisch nennt, anschließen, weil das ein bisschen den Bezug wiederherstellt zu der Ankündigung der Veranstaltung, Kapitalismus abschaffen und so eine bornierte Produktionsweise nicht länger tolerieren wollen. Das sind jetzt aber einfach Überlegungen, die ich auch so ein bisschen in den Raum stelle. Vielleicht können wir ja nachher noch mal ein bisschen mehr darüber auch diskutieren, was das denn eigentlich heißt für Menschen, für Akteure, die sich in kapitalistischen Zusammenhängen bewegen und auch zwangsläufig bewegen müssen. Zunächst mal ist der Begriff des Fetisch bei Marx nicht gemeint wie im Alltagsverstand von Fetisch, beispielsweise ein Sexualfetisch oder ein Markenfetisch, sondern es ist in erster Linie verstanden als eine Spitze gegen das sich aufgeklärt verstehende Bürgertum, was im Zuge der Idee von Aufklärung, Rationalität und Beherrschung der Natur fetischisierte Lebensformen eher sozusagen unterentwickelten Völkern zuschreibt, die beispielsweise irgendwelche Knochen anbeten und sich darüber lustig macht, benutzt Marx diesen Begriff ganz bewusst im Zusammenhang mit der sich aufgeklärt und rational dünkenden bürgerlichen Gesellschaft. Und der Begriff Fetisch spannt auch nochmal so ein bisschen auf dieses Verhältnis von Gedanken, Gedankenformen, sagt Marx auch, Bewusstsein, dann Akteure im Kapitalismus, also Handlungsebene und Strukturen, also eine Funktionslogik von Gesellschaft und wie, sagen wir mal, was für vertrackte Phänomene da zu finden sind. Man kann sagen, dass die marxische Kritik der politischen Ökonomie durch die Analyse der Prinzipien kapitalistischer Vergesellschaftung erstmal spontanes Alltagsbewusstsein in Frage stellt. Zugleich ergründet Marx aber, inwiefern die Wahrnehmung der Gesellschaft, also wie wir uns über uns selbst verständigen, genau in dieser Gesellschaft selbst auch begründet ist und warum auch ein bestimmtes Denken in der Gesellschaft zunächst auch gewisse Plausibilitäten besitzt. Marx' Analyse, insbesondere im Kapital, auf, finde ich, besonders komplexe und spannende Weise, kann zeigen, wie die verkehrten Verhältnisse, von denen Marx spricht, also verkehrt, einmal im Sinne von verrückt, aber auch im Sinne von falsch geordnet oder aus einer Ordnung herausgebracht. Also zum Beispiel, dass Menschen ihre sozialen Beziehungen gezwungenermaßen über Dinge, über Waren herstellen, wobei mit Dingen und Waren ich auch beispielsweise Dienstleistungen meine natürlich. Also dass Menschen ihre sozialen Beziehungen gezwungenermaßen über Waren herstellen oder dass zum Beispiel unverkaufte Ladenhüter im kapitalistischen Sinne kein Reichtum, sondern unnützer Müll sind, wie also diese verrückten, verkehrten Verhältnisse gerade die widersprüchliche Ordnung von Kapitalismus ausmachen. Und indem Marx diese Funktionslogik entschlüsselt, kann er erklären, inwiefern die verrückten Vorstellungen der Menschen über diese Ordnung nicht einfach falsch sind oder gelogen im Sinne einer Täuschung oder Verblendung oder Lüge, sondern diesen gesellschaftlichen Verhältnissen notwendigerweise entspringen, weil ihnen eine objektive soziale Realität zugrunde liegt. Was heißt es? Das heißt, dass diese Realität, in der wir uns verhalten müssen, in der wir jeden Tag handeln, sich darin auch bestätigt, dass wir auf eine ganz bestimmte Weise uns verhalten müssen. Beispielsweise kann sich das zeigen, allein in der Gewalt, würde ich sagen, mit der die Verfügung über Geld unser tägliches Leben und auch unser Überleben bestimmt. Geld scheint aber von sich aus Wert zu besitzen. Es scheint von sich aus eine bestimmte Macht zu haben. Die Vorstellung, dass es ohne Geld irgendwie gar nicht gehen kann gesellschaftlich, ist tief verankert. Am Markt, den ich vorhin versucht habe, ein bisschen genauer zu beschreiben, manifestiert sich der Wert der buntscheckigen Warenwelt, auch der Wert der wahren Arbeitskraft. Wenn unter kapitalistischen Bedingungen als selbstverständlich gilt, dass die geleistete Arbeit bezahlt wird, dann scheint es auch ganz naheliegend, beispielsweise sowas wie einen gerechten Lohn zu fordern. Oder überhaupt die Idee von Gerechtigkeit festzumachen an der Höhe der ausgezahlten Lohnsumme. Oder an eine bestimmte Leistung beispielsweise die Vorstellung von Gerechtigkeit zu koppeln. So wird, wie die Vorstellung, dass Geld von sich aus beispielsweise Wert besitze, wird Lohnarbeit unter kapitalistischen Bedingungen mit Arbeit an sich gleichgesetzt. Und das nennt Marx Verdinglichung. Das heißt also, Arbeit in der ganz spezifischen Form, wie sie unter kapitalistischen Bedingungen verausgabt wird, nämlich als Lohnarbeit unter dem Kommando von anderen zum Zweck der Mehrwertproduktion, wird in eins gesetzt mit menschlicher Tätigkeit an sich, mit der Arbeit. Deswegen ist es auch naheliegend, dann diese Arbeit entsprechend mit einem Lohn gerecht zu vergüten. Dass Marx aber genau diese Unterscheidung trifft zwischen dem Wert der wahren Arbeitskraft, also dem Vermögen zu arbeiten, und der tatsächlich geleisteten Arbeit als Quelle, also die Differenz zwischen diesen beiden Größen als Quelle von Mehrwert, verschwindet oder ist erstmal unplausibel. Marx sagt, das hergestellte Produkt zum Beispiel verwächst mit seiner Haut, also mit der wahren Form, und es verdinglichen sich die menschlichen Beziehungen im Tausch von Äquivalenten Waren gleichen Werts. Wenn uns ständig die Dinge, die Gesellschaft in sich tragen, die gesellschaftliche Verhältnisse repräsentieren, in der Gestalt von Waren begegnen, liegt es auch nahe, diese Verhältnisse als verdinglicht wahrzunehmen. Ganz eng mit diesem Begriff der Verdinglichung ist bei Marx auch der Begriff der Naturalisierung verknüpft. Ich nenne sie jetzt mal die Zwillingsschwester der Verdinglichung. Und zwar wurzelt es in der Vorstellung, dass die Dinge, so wie sie uns im Kapitalismus begegnen, nicht nur an sich so sind. Also zum Beispiel sagen wir, eine Tomate ist an sich rot, ja, und hat Wert. Das ist so die Vorstellung. Sondern dass sie nicht nur an sich so sind, sondern notwendigerweise oder natürlicherweise so sind. Weil eine Tomate hat immer Wert. Die Dinge müssen ja irgendeinen Wert haben. So begegnet uns Kapitalismus schließlich jeden Tag. Dinge haben schon immer einen Wert besessen. Menschen haben schon immer irgendwie Geld benutzt. Wo also die Verdinglichung menschlicher Beziehungen, wo die Verdinglichung den Charakter menschlicher Beziehungen an den Eigenschaften von sinnlich-stofflich wahrnehmbaren Sachen festmacht, legitimiert Naturalisierung diese Verdinglichung als natürlich. Die zentrale Stoßrichtung von Marxischer Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft zielt darauf, diese beiden Dinge, die da in eins gesetzt werden, zu trennen, nämlich die Zwieschlächtigkeit von stofflichem Inhalt einerseits, also eine Tomate ist rot, saftig, lecker, fleischig, was auch immer, von ihrer gesellschaftlichen Form. Nämlich, dass die Ware im Kapitalismus, die Tomate auch, als Ware auftritt und nur im Kapitalismus diese ganz spezifische Form annimmt, das zu trennen. Ja, das ist, ich würde sagen, wie so ein analytisches Geländer, an dem man sich festhalten kann, was sich durchs ganze Kapital zieht, dass Marx sagt, das Naheliegende im Kapitalismus ist, diese beiden Dinge in eins zu setzen und als eins zu denken und deswegen bestimmte gesellschaftliche Eigenschaften in die Dinge hineinzulegen. Auf diese Weise verweist er die sonderbar machtvollen Dinge, also die Waren, die ein Eigenleben zu führen scheinen, die uns kontrollieren, statt dass sie wir kontrollieren, in Schranken zu weisen. Und zwar in die Schranken einmal der geschichtlichen Gewordenheit. Nicht alles war immer so und auch nicht zwangsläufigerweise. und der menschlichen Gemachtheit, der menschlichen Schrift, der menschlichen Signatur in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen. Was das jetzt aber für Akteure, für Menschen heißt, die sich tagtäglich in kapitalistischen Verhältnissen bewegen müssen, würde ich gerne noch zwei, drei Überlegungen abschließend in den Raum stellen. Das eine ist, auch wenn wir den Fetisch, also Verdinglichung, Naturalisierung als solchen erkennen, können wir ihn nicht einfach abschaffen. Es ist also nicht eine Frage einfach nur des Aha-Effekts und dann ist es irgendwie weg, wenn wir uns dagegen entscheiden. Das Problem lässt sich auch nicht darauf reduzieren, zu sagen, es muss sowas geben wie gemeinsame Erkenntnis. Wenn alle Aha sagen, dann ist Kapitalismus überwunden. Denn wir sind ja trotzdem gezwungen, zugleich in diesen Verhältnissen zu leben und auch zu überleben. Noch weniger, denke ich, wird sich Kapitalismus dadurch abschaffen lassen, dass man an sowas wie die Moral des Individuums appelliert. Konsumier doch nicht so viel. Sei doch ein besserer Unternehmer. Sei doch nicht so ellbogenkonkurrenzmäßig drauf. Und auch nicht, indem man an die nicht verwirklichten Werte oder Ideale der bürgerlichen Gesellschaft appelliert oder diese einklagt, wie zum Beispiel Freiheit oder Gleichheit. Weil Freiheit und Gleichheit im kapitalistischen Sinne des Wortes voll realisiert sind. Wir sind frei, indem wir nicht abhängig sind und Besitztum von anderen Menschen. Marx sagt doppelt frei. Wir sind nämlich auch, oder die meisten von uns, ich zumindest, frei von Produktionsmitteln und der Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir sind auch im kapitalistischen Sinne gleich. Ja? Zumindest dem Gesetz nach gibt es eine formale Gleichheit, die sich auf Augenhöhe der Vertragspartner begegnet und nicht sowas wie, also per Gesetz haben jetzt zum Beispiel Kapitalisten das Recht auf irgendetwas, worauf Arbeitnehmer nicht haben. Ja? Das heißt also, es wird auch schwierig, wenn wir sowas einklagen wie Freiheit und Gleichheit, indem wir direkt an Werte appellieren, die in der bürgerlichen Gesellschaft schon verwirklicht sind. Wie Kritik dann aussehen kann konkret, finde ich ein spannendes Thema, weil das auch ein bisschen das Feld berührt, in dem ich mich viel bewege, nämlich im Feld politischer Bildung und sich diese Frage auch immer wieder stellt. Und ich habe da ein paar Gedanken zu, aber ich denke, jetzt ist es erstmal vielleicht genug und vielleicht habe ich auch einiges von dem gesagt, was ihr ganz anders seht. Und deswegen fände ich jetzt spannend, was ihr gerne diskutieren wolltet, an welcher Stelle ihr vielleicht noch was vertiefen wollt, ob ihr Fragen habt. Genau. Vielen Dank. Thank you.